das große Finale vom 1 Live Party Service live aus Münster. Und wir hatten dieses Jahr jede Menge richtig, richtig geile, fette Partys. Und jemand, der mich auch auf ein paar ganz geilen Partys unterstützt hat, ist der hier neben mir steht. Mit dem werde ich auch in der nächsten Stunde an den Turntables stehen. Please welcome Jasper Jones! unexpected. Join us. Live Party Service mit Blank & Jones live aus Münster. We'll be right back. going hard, we're going hard, we're going hard. Yeah. We'll for just one day. I wanna break all regulations, because we all go the same way, and we are all past the same stations. For just one day, I wanna feel totally free. No responsibilities, just everything is okay. No desires, just surviving is the key. Surviving is the key. Surviving is the key. Surviving is the key. Live Party Service mit Blank & Jones live aus Münster. For just one day, I wanna ignore a senseless fate. Colors are victorious over the gray. Stop to get controlled by the state. For just one day, I wanna forget the value of money and gold. I wanna live life my way and lose my inhibition threshold. We'll be right back. We'll be right back. Service live aus Münster!